Was ist? Onkel Henri. Was ist? Wo bin ich? Das Verlobungspaar, der Russe und die dänische Dame. Sie sind weg, aus dem Glaspalast geflüchtet. Ach, Junge, ich bin doch noch im Traum. Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Fünfter Teil. Fabre, Matthias Habich. Jerome, Matthias Matschke. Aglaé, Verena von Beer. Favier, Martin Engle. Marie-Jo, Sigrid Burgholder. In weiteren Rollen Giudi Serra, Jean Cuillerier, Rolf Marnitz, Fred Gretz, Oliver Perrier und Hüseyin Çırpıcı. Musik Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation Thomas Monnerjahn und Barbara Zwirner. Regieassistenz Ute-Christine Krupp. Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Alle möglichen Schwangerschaften und Geburten im Hause Fabre werden Sie in circa 10 Minuten verfolgen können. Jetzt liest Peter Lieck einen Originaltext des Insektenforschers. Aus den Souvenirs entomologiques von Jean-Henri Fabre. Was der Instinkt nicht weiß. Nichts ist unmöglich für den Instinkt, so groß die Schwierigkeit auch sein mag. Beim Aufbau ihrer sechseckigen Zellen auf einem Grundriss von 3 Rauten meistert die Biene mit perfekter Präzision Probleme im Größten wie im Kleinsten, deren Lösung durch den Menschen eine hohe algebraische Intelligenz erfordern würde. Die Hautflügler, deren Larven von Beute leben, lassen sich in ihrer mörderischen Kunst Vorgehensweisen einfallen, zu denen der Mensch kaum fähig wäre, sähe er sich vergleichbaren Verhältnissen gegenüber, denn sie gehören in Anatomie und Physiologie zu den schwierigsten. Nichts ist zu schwer für den Instinkt, solange es sich um eine Tätigkeit handelt, die einen dem Tier übertragenen festgelegten Kreis nicht verlässt. Aber dem Instinkt fällt auch nichts leicht, sobald eine Tätigkeit von den gewohnten Wegen abweichen sollte. Ein Insekt, das uns mit seinem Können erstaunt und sogar abstößt, verblüfft uns einen Augenblick später durch seine Dummheit, da es mit der einfachsten Tatsache konfrontiert wird, die seinem gewohnten Handeln allerdings fremd ist. Die Grabwespe wird uns dafür einige Beispiele liefern. Folgen wir ihr, wie sie eine Sattelschrecke zu ihrer Behausung schleppt. Wenn uns das Glück hold ist, können wir vielleicht eine kleine Szene miterleben. Der Hautflügler gelangt zu dem Felsvorsprung, unter dem er seinen Bau angelegt hat, und sieht nun in der Nähe, auf einem Grashalm liegend, eine Gottesanbeterin. Sie ist ein fleischfressendes Insekt, das hinter der Fassade einer Frömmlerin kannibalische Sitten verbirgt. Offenbar weiß die Grabwespe, welche Gefahr von dem Banditen ausgeht, der ihr hier den Weg versperrt. Denn sie lässt ihre Beute fahren und rennt tapfer auf die Gottesanbeterin zu, um ihr einige erboste Stöße zu versetzen. Sie möchte sie verjagen oder zumindest erschrecken, ihr Respekt einflößen. Der Bandit rührt sich nicht, aber er schließt seine Todesmaschine, die beiden schrecklichen Sägen an den Fangbeinen. Kühn geht die Grabwespe unter dem Grashalm hindurch, auf dem die Gottesanbeterin liegt. An der Richtung ihres Kopfs erkennt man, dass die Wespe auf der Hut ist und dass sie den Feind mit ihrem drohenden Blick festnagelt. Solcher Tapferkeit wird der verdiente Lohn zuteil. Sie kann die Beute ohne weitere Belästigung in die Scheune einbringen. Nach diesen Erläuterungen wollen wir einige Experimente anstellen, um zu lernen, wie sich das Insekt verhält, wenn man es mit neuen Umständen konfrontiert. Erstes Experiment. Eine Grabwespe mit ihrer Beute macht einige Daumen vom Bau entfernt Halt. Ohne sie zu stören, entferne ich mit der Schere die Antennen der Sattelschrecke, die ihr, wie man weiß, als Deichsel dienen. Nachdem der Hautflügler seiner Überraschung Herr geworden ist, weil ihm die gezogene Beute plötzlich so leicht vorkommt, geht er zu ihr zurück und packt sie ohne Zögern beim Rest der Antennen, jenem kurzen Stumpf, den die Schere übrig gelassen hat. Er ist zwar sehr kurz, vielleicht einen Millimeter, aber das macht nichts. Für die Grabwespe reicht das. Sie nimmt diesen Rest der Deichsel und spannt sich wieder dem Karren vor. Äußerst vorsichtig, um den Hautflügler nicht zu verletzen, schneide ich nun die beiden Antennenstümpfe ab. Diesmal direkt am Schädel. Als das Insekt an den vertrauten Punkten nichts mehr findet, woran es anpacken könnte, nimmt es das Opfer an einem der langen Taster gleich daneben und fährt fort in seiner Arbeit, scheint allerdings wenig verwirrt über diese plötzlichen Veränderungen bei seinem Transport. Ich lasse die Grabwespe gewähren. Nun ist die Beute vor die Behausung gebracht und so gewendet, dass der Kopf am Eingang des Baus liegt. Der Hautflügler betritt allein die Wohnung, um das Innere der Zelle einer kurzen Inspektion zu unterziehen, bevor er dazu übergeht, den Vorrat einzulagern. Ich nutze den kurzen Augenblick, nehme die liegengelassene Beute, schneide ihr alle Taster ab und lege sie etwas weiter, etwa einen Schritt von der Behausung entfernt, wieder hin. Die Grabwespe kehrt zurück und geht direkt zu ihrem Wildbrett, das sie von der Türschwelle aus gesehen hat. Sie sucht oberhalb des Kopfes und unterhalb, dann an der Seite, aber sie findet nichts, wo sie anpacken könnte. Nun unternimmt sie einen verzweifelten Versuch. Indem sie ihren Oberkiefer weit aufsperrt, versucht sie, die Sattelschrecke am Kopf zu packen. Aber die Öffnung der Zangen reicht nicht aus, um ein solches Volumen zu umschließen. Sie gleiten am runden und glatten Schädel ab. Mehrmals setzt sie an, immer vergeblich. Dann ist sie endlich überzeugt von der Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen. Sie zieht sich ein wenig zurück und scheint auf neue Versuche verzichten zu wollen. Man könnte denken, sie habe den Mut verloren. Jedenfalls glättet sie ihre Flügel mit den Hinterbeinen, während sie die Vorderbeine im Mund befeuchtet und dann mit ihnen ihre Augen putzt. Bei den Hautflüglern ist das, wie mir scheint, das Zeichen dafür, dass sie eine Arbeit aufgegeben haben. Zugegeben, wenn man die Beute an den Antennen zieht, ist sie mit dem Kopf voraus am leichtesten einzubringen. Aber auch wenn man sie an einem Bein, vor allem an einem Vorderfuß ziehen würde, wäre das ebenso gut zu machen. Denn die Öffnung ist groß und der Gang sehr kurz, wenn er nicht sogar vollkommen fehlt. Wie kommt es also, dass die Grabwespe noch nicht einmal versucht hat, eines der sechs Beine zu packen oder die Spitze des Legestachels? Stattdessen hat sie das unmögliche Absurde gewagt, indem sie sich Mühe gab, mit ihren deutlich zu kurzen Oberkieferzangen den riesigen Schädel der Beute zu fassen. Sollte sie einfach nicht auf den Gedanken gekommen sein? Ich halte ihr eine Oberkieferzange hin, dann ein Bein, dann die Spitze des Unterleibsäbels. Das Insekt möchte um keinen Preis anbeißen. Meine wiederholten Versuche führen zu nichts. Seltsamer Jäger, der seinem Wild hilflos gegenübersteht, weil er es nicht bei einem Bein zu packen weiß, sondern nur bei den Hörnern. Vielleicht wurde er durch meine Anwesenheit und all die ungewöhnlichen Vorfälle von seinen Fähigkeiten abgelenkt. Überlassen wir also die Grabwespe ein wenig sich selbst, konfrontiert mit ihrer Sattelschrecke und ihrem Bau. Lassen wir ihr Zeit, um sich zu erholen und in aller Ruhe zu überlegen, wie sie dieses Problem lösen könnte. Ich wende mich anderen Beschäftigungen zu und kehre erst 2 Stunden später an den Ort zurück. Die Grabwespe ist nicht mehr da. Der Bau noch immer offen und die Sattelschrecke liegt an der Stelle, wo ich sie hingelegt hatte. Schlussfolgerung? Der Hautflügler hat keinen weiteren Versuch unternommen. Er ließ alles stehen und liegen, seine Behausung ebenso wie sein Wildbrett, obwohl er doch nur die Beute bei einem Bein hätte packen müssen, um sich beider Dinge zu erfreuen. So ist dieser Meisterschüler der Neurologen, der uns mit seinem Wissen entsetzte, als er bei seinem Opfer das Gehirn zusammendrückte, um es in Lethargie zu versetzen, von einer frappierenden Unfähigkeit angesichts der einfachsten Gegebenheiten jenseits des Gewohnten. Die Grabwespe ist überaus geschickt, wenn es darum geht, mit ihrem Stachel die Brustganglionen eines Opfers zu treffen und mit ihren Oberkieferzangen die Gehirnganglionen. Sie weiß genau zu unterscheiden zwischen einem giftigen Stich, der die Nerven seines Opfers für immer abtötet, und einem kurzen Drücken, das nur zur momentanen Benommenheit führt. Aber ihre Beute hier zu packen, wenn es da nicht mehr geht, das überfordert sie. Zweites Experiment. Der Hautflügler ist damit beschäftigt, den Bau zu schließen. Die Beute ist untergebracht, die Eier sind gelegt. Mit den Vorderbeinen fegt er rückwärts gehend den Platz vor seiner Tür. Dabei schleudert er in den Eingang eine Ladung Staub unter seinem Bauch hindurch, die wie ein breiter Strahl hinter ihm ausfährt. Ebenso dicht, als wäre es eine Flüssigkeit, so heftig ist die Energie des Fegenden. Ab und zu wählt die Grabwespe mit dem Oberkiefer einige Sandkörner aus, kräftige Bruchsteine, die sie nacheinander in die staubige Masse einstreut. Um der Sache Festigkeit zu verleihen, wird alles mit der Stirn gepresst und mit Schlägen der Oberkieferwerkzeuge festgedrückt. So ist die Eingangstür schnell hinter dem Mauerwerk verschwunden. Als sie mitten in der Arbeit ist, greife ich ein. Ich entferne die Grabwespe, hebe vorsichtig mit der Klinge eines Messers die kurze Galerie aus, entferne das Material und stelle die Verbindung der Zelle mit der Außenwelt wieder vollkommen her. Mit einer Pinzette ziehe ich, ohne das Gebäude zu beschädigen, die Sattelschrecke wieder aus der Zelle. Das Ei der Grabwespe befindet sich auf der Brust des Opfers, dort, wo es gewöhnlich liegt, am Ansatz von einem der hinteren Schenkel. Das beweist, dass der Hautflügler die letzten Arbeiten im Bau getan hat, um nie wieder zurückzukehren. Nach diesen Vorkehrungen lege ich die Sattelschrecke in eine Schachtel und überlasse nun der Grabwespe das Feld, die gleich nebenan auf der Lauer lag, während ihre Behausung von mir geplündert wurde. Da sie die Tür offen findet, tritt sie ein und hält sich für einige Augenblicke bei sich zu Hause auf. Dann geht sie hinaus und nimmt die Arbeit an dem Punkt wieder auf, wo ich sie unterbrochen hatte. Das heißt, sie fängt wieder an, den Eingang der leeren Zelle sorgfältig zu verschließen, indem sie rückwärts gehend den Staub fegt und Sandkörner transportiert, die sie immer mit einer Sorgfalt festdrückt, als sei sie mit einer nützlichen Sache beschäftigt. Als die Tür erneut zugemauert ist, bürstet sich das Insekt, scheint einen zufriedenen Blick auf sein getanes Werk zu werfen und fliegt schließlich davon. Peter Leek las aus dem Souvenir Entomologique von Jean-Henri Fabre, aus dem Französischen übersetzt von Hans Till. Selbst in der Provence kann es mal regnen. Den Regen hören Sie gleich im Hörspiel. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir Entomologique. 6. Teil. O Taube, du hast den Kuss erfunden. Die Geburt der Skorpione. Ach, diese Mittagsschlafträume. Geboren aus vielem Essen. Skorpione liefen über meine Schlafdecke. Sie überquerten mein Gesicht und dann verwandelten sie sich in Réaumur und Dufour und alle anderen Berühmtheiten der Entomologie. Sie stritten mit mir. Aber Dufour entschuldigte sich. Onkel Henri, der Glaspalast im Garten. Sie sind alle weg. Was? Dann lass uns schnell nachsehen. Ah, Regen, du Herbeigesehnter. Oh, wie alles duftet. Jerome, mach die Nasenlöcher auf. Was riechst du? Moder und Eselsdung. Es riecht nach Abenteuer, Junge. Wo seid ihr, meine kleinen Skorpione? Ja, wir bringen euch wieder unter die Eisenbahnbrücke und zeigt euch schon. Kalt und nass ist es ihnen geworden. Wir werden euch schon finden. Den Palast zu verlassen ist unmöglich, Jerome. Ah, sieh nur, Onkel Henri, unter den Dachziegel. Willst du sie wohl in Ruhe lassen? Siehst du nicht, wie sie einander anbeten? Gesicht an Gesicht und Händchen haltend. Fass an. Vorsicht! Mach die Augen auf, du fällst gleich. Oh, langsam ins Haus mit dem Palast. Ja, rückwärts kann ich leider nicht sehen. Naja, ein Klugscheißer, wirklich. Mach die Tür mit dem Ellbogen auf. Wo ist eigentlich Favier? Er schläft einen Rausch aus. Stört unsere Hochzeit da nicht.

Der eine liest dem anderen aus dessen Lieblingsbuch vor. Schließlich kam Don Quixotes letzte Stunde, nachdem er mit allen Sakramenten versehen war und noch einmal mit vielen wirksamen Worten die Ritterromane verworfen hatte. Der Schreiber war ebenfalls anwesend und sagte, er habe in keinem der Ritterromane je gelesen, dass irgendein fahrender Ritter so friedlich und in solch christlicher Gesinnung in seinem Bette gestorben sei wie Don Quixote, der unter den Klagen und Tränen der Anwesenden seinen Geist aufgab. Ich will sagen, starb. Wieso ist diese Geschichte immer wieder so schön? Ganz gleich wo, wann und wie immer man sie auch liest. Viel Kunst im Stil, sagt man. Sehr viel Erfahrung. Kann man nicht mehr sagen, sehr viel Poesie und die ganze Liebe der Welt? Doch, man kann es sagen. Soll ich nicht zu Ende lesen? Es sind noch 2 Seiten. Ich glaube, ich schlafe jetzt ein bisschen. In diesem Monat ist auch wieder unsere Quartalsbroschüre Hörspiel und Feature erschienen. Sie können sie über den Hörerservice bestellen und kostenfrei beziehen.